Medea, Teil 2. Aigeus tritt auf, Medea, der Chor. Aigeus, heil dir, Medea, Schöneres weiß seinem Freund, der Freund ja nicht zu wünschen, wann er ihn erblickt. Medea, o heil auch dir, Pandions, jenes weisen Sohn, Aigeus, von wannen nahst du der Flur Korinths? Aigeus, vom alten apollonischen Orakelsitz. Medea, was hatte zu der Erde Nabel dich geführt? Aigeus, ich forschte, was mir Kinder zu erlangen frommt. Medea, ihr Götter, blieb dir kinderlos dein Leben stets? Aigeus, nicht Sohn noch Tochter gönnet mir ein Herbgeschick. Medea, und bist du ehelos oder hast du ein Gemahl? Aigeus, nicht ungebunden bin ich durch der Eheband. Medea, wohlan denn, was erwiderte der Delfer Gott? Aigeus, zu weises, das kein Sterblicher ergründen mag. Medea, ist mir vergönnt zu wissen den Orakelspruch? Aigeus, wohl, auch bedarf es weisen Sinns, der ihn errät. Medea, was also sprach Apollon, wenn ich's hören darf? Aigeus, des Schlauches Ende lösen soll ich eher nicht, bis ich zum Vaterherde wiederum gelangt. Medea, und warum bist du jetzo in dies Land geschifft? Aigeus, hier hauset Peteus, Herrscher von Trözenia. Medea, der Pelopiden frömmsten rühmt ihn das Gerücht. Aigeus, ihm will ich diesen Götterspruch verkündigen. Medea, weiß ist der Mann und kundig solcher Wissenschaft. Aigeus, und alter Kriegsgefährten mir der teuerste. Medea, sei glücklich, Fürst, erlange, was dein Herz begehrt. Aigeus, doch du, was will der kranke Blick, was traurest du? Medea, Aigeus, der Gatten bösester ward mir zuteil. Aigeus, was sagst du, nicht verhehle mir dein Missgeschick. Medea, mich kränket Jason, welchem ich kein Leid getan. Aigeus, was hat denn er verschuldet, sag es deutlicher. Medea, er hat noch eine Gattin neben mir daheim. Aigeus, unrühmliches Beginnen, und er scheut es nicht? Medea, mitnichten, was ihm teuer war, verschmäht er nun. Aigeus, in fremder Lieb entbrennend, oder hasst er dich? Medea, unmäßig liebt er, Freunden war er nie getreu. Aigeus, so möge er nie mir nahen, solch ein Bösewicht. Medea, nach fürstlicher Verwandtschaft lechzet ihm das Herz. Aigeus, und wer erkor zum Eidam ihn, entdeck auch dies. Medea, Kreon, der hier regieret im Korintherreich. Aigeus, verzeihlich war dann deine Trauer wohl, o Weib. Medea, verloren bin ich, König, man vertreibt mich gar. Aigeus, wer hat dies neue Missgeschick auf dich gebracht? Medea, Kreon gebeut zu fliehen, das Korintherland. Aigeus, und Jason duldet's? Wahrlich, dies auch lob ich nicht. Medea, sein Wort verwirft es, aber fröhlich ist sein Herz bei deinem Bart, bei diesen Knien, denn beschwör ich dich, erbarm, erbarme dich der Trauernden und lass nicht hülflos irren mich von Land zu Land. Nein, nimm in Reich und Wohnung, du Aigeus, mich auf, so möge dir erfreulich durch der Götter Huld die Lieb und du glückselig bis zum Tode sein. Auch weißt du nicht, welch einen Fund du hier getan. Ich schaffe, dass du kinderlos nicht seist hinfort, wie du gewesen. Solche Zauber sind mir kund. Aigeus. Nicht einer Ursach wegen will ich solche Gunst dir, Weib, erweisen. Erstlich mahnt mich Gottesfurcht, dann Vaterhoffnung, welche du in mir erweckt. Denn darauf ist mir wahrlich ganz der Sinn gestellt. Jedoch gescheh es also. Kommst du in mein Land, so werd ich dich gastfreundlich, wie es ziemt, empfahn. Dies aber sei zu gleicher Zeit dir kundgetan. Ich führe dich aus diesen Fluren nicht hinweg. Doch nahst du meinem Herde, dann verheiß ich dort dir Schutz und keinem geb ich dich jemals dahin. Nur aus dem Land entfliehe du freiwillig, denn Gastfreunden will ich schuldlos auch erfunden sein. Medea, so sei es, doch gewähre mir des Sicherheit, dann hab ich alles, wessen ich von dir bedarf. Aigeus, hegst du ein Misstrauen, oder was noch ängstet dich? Medea, dir trau ich, doch die Pelliaden hassen mich und Kreon. Diese lässest du, wenn dich der Eid verbindet, mich nicht führen aus dem Reich Athen. Nein, wie du mir versprochen und den himmlischen bist, du mir Freund und feindlicher Herolde Wort mag nimmer dich bewegen. Ich vermag ja nichts und jene sind gewaltig und ein Königshaus. Aigeus, nicht kleine Vorsicht leuchtet aus der Bitt hervor. Wohl, wenn es dir also gefällt, ich bin bereit, nicht dir allein, mir selber wird es heilsam sein, hab ich bei deinen Feinden die Entschuldigung. Auf, sage vor den Eidschwur, den ich schwören soll. Medea, schwör bei der Erd und meinem Ahnherrn Helios und bei der Himmelsgötter sämtlichem Geschlecht. Aigeus, was zu erfüllen oder was zu meiden, sprich. Medea, nie wollest du mich treiben aus dem Reich Athen, noch, wenn ein Widersacher mich entführen will, je, weil du lebst, in die Tat einwilligen. Aigeus, ich schwöre bei der Erde, bei dem heiligen Lichtstrahl und allen Göttern dir, also zu tun. Medea, genug und brechend solchen Eid, was leidest du? Aigeus, dann treffe mich der Gottverächter Züchtigung. Medea, Zeus hin in Frieden, alles ist nun wohl bestellt und ungesäumt enteilen will ich, wann ich hier vollbracht, was ich beschlossen, was ich will, erlangt. Der Chor. Dich führe der Sohn Majas unversehrt zu der heimischen Flur, und der Wunsch, der hinweg dich eiliger treibt, er sei dir gewährt, denn ein wackerer Mann, Aigeus, bist du itzo erfunden. Aigeus geht. Medea, o Zeus und Zeus-Gerechtigkeit und Helios, nun werd ich schön obsiegen, Teure, nun entgehn dem Strafgericht, ich hoff es, meine Feinde nicht, denn endlich kam ich itzo auf die rechte Bahn, da dieser Mann verleihet, was mir mangelte, die sichre Zuflucht, deren mein Ratschlag bedarf. Bald fest ich am Gestade froh des Spiegels Tau, wann ich an Pallas Felsenburg anlandete. Vernehmet denn, Freundinnen, was mich rächen soll an den Verhaßten, hoffet nichts Erfreuliches. Auf eine ihrer Sklavinnen deutend, die Sklavin ruft mir Jason noch einmal zurück. Kommt er, mit süßen Worten wieg ich dann ihn ein, als ob auch mir dies wohlgefall. Ich nenne schön das königliche Bündnis, welches mich vertreibt, und lob es als ersprießlich und weiß ausgedacht. Dann fleh ich für die Kinder Zuflucht in Korinth, nicht, dass ich sie der Feinde Spott hingeben will. Nein, dieser Arglist Opfer wird des Königs Kind, denn in den Händen Brautgeschenk entsend ich bald die Söhne zu der Fürstin, Gnade zu erflehn. Nimmt sie den Schmuck und leget ahnungslos ihn an, trifft sie ein graus Verderben und wär angerührt das Weib. In solche Gifte tauch ich das Geschenk. Genug davon. Was aber dann zu tun ist, beb ich euch zu sagen. Meine Söhne muss ich selbst hinmorden. Keiner ist, der sie dem Tod entreißt. Wann so ich Jasons ganzes Haus zerrüttete, flieh ich Korinth und viel geliebter Söhne Blut, das aller Taten frevelhafteste vergoß. Denn feindes Hohngelächter muß man bändigen. Fahr hin das Leben, frommet es? Heimat und Haus hab ich ja nicht und keine Zuflucht in der Not. Nur das ist ein Vergehen, das mein Vaterhaus ich einst verließ, von eines Griechen Wort betört, der mit der Gottheit Hülfe nun mir büßen wird, denn die ich ihm geboren, lebend soll er nicht die Söhne wiederschauen, und die neue Braut mag Kinder ihm nicht schenken, da die Böse bös hinsterben muß, von meiner Zauberei umstrickt. Es meine niemand, kraftlos sei ich oder feig und Ruhe liebend, anders war mein Wesen stets, furchtbar den Widersachern und den Freunden hold, denn solche schmückt des Ruhmes allerschönster Kranz. Der Chor. Weil du mir offenbarest die beschlossene Tat, mahn ich dich ab aus Freundschaft und zu gleicher Zeit bemüht, Gesetz der Menschen zu verteidigen. Medea. Es ist nicht anders, aber dir verzeih ich gern, was du gesagt. Unglücklich bist du nicht wie ich. Der Chor. Ermorden willst du deinen Stamm, Unselige? Medea. So straf ich ja den Gatten auf das Bitterste. Der Chor. Doch selber wirst du aller Frauen Unglücklichste. Medea, es sei, umsonst ist alles, was ihr raten mögt. Zu einer Sklavin. Auf, Mädchen, geh und führe Jason zu mir her. Dich wähl ich ja zu allem, wo es Treue braucht. Du wirst es nicht verraten, was ich hier beschloss, bist du der Herren hold gesinnet und ein Weib. Der Chor. Strophe. Erechtheus Volk ist von alters her beglückt und der seligen Götter Geschlecht in dem Schoß des heil'gen, unbezwungenen Reichs, wo erlabt herrliche Weisheit stets und dahin durch die heiterste Luft des sanften Fußes immer wallt, dort, wo die Heeren neun von Piria einst, die Musen, sagt man, blond Harmonia, dich erzogen. Gegenstrophe der schön hinströmenden Welle, Kephisos, schöpfet einst Aphrodite und es durchdrang die Flur ihr Odem, mäßig erwehender Wind, hold umsäuselnder Hauch, und stets in des Haares Gelock gewoben, lieblich duftende Kränze von Rosen, hat sie Eroten gesandt, Weisheitsgespielen, mannigfaltiger Tugend Freunde. Zweite Strophe. Wie wird dich die heilige Flut tragen der Ströme, wie dich empfahen gastlich ein Land, die erschlug die Söhne, unheilige, dich bei Reinen, bedenke der Kinder Blut, den du wagst, den Mord bedenke, nein, alle, bei deinen Knien, wir flehen dir alle, nicht Mord eigene Söhne. Gegenstrophe. Wie wirst du der Hand den Mut zu der geborenen Mord geben und dem Herzen unselige Gräuel wagend? Wie magst du den Blick erhebend auf die Kinder tränenlos nicht hemmen den Mord? Du kannst nicht, wann flehend die Söhne hinsinken, du kannst nicht die blut'ge Tat unglückliche enden. Jason tritt auf, Medea, der Chor. Jason, du rufest mich, hier bin ich. Zornest du mir auch, dies sollst du doch erlangen. Rede denn, o Weib, was ist es, was du itzo noch von mir begehrst? Medea, Jason, ich bitte, was ich jüngsthin redete, verzeihe mir, mein Zornen magst du wohl einmal ertragen, da wir Liebes uns so viel getan. Ich habe selbst in meinem Herzen überlegt und mich gescholten. Rasest du, Unselige, ergrimmend, wann dir Nützliches geraten wird? Was bist du den Beherrschern dieses Landes Feind und deinem Gatten, welcher dir Wohltat erwies? Er freit die Königstochter, Brüder schafft er von dir geborenen Söhnen, und du lässest nicht vom Zorn, da dir die Himmlischen so gnädig sind. Zwar nehmt ihr mir die Kinder, aber Glück ist das für mich, die fort ins Elend freundlos wandern soll. So dacht ich, und wie unweis ich zuvor getan, erkannt ich, wie vergebens ich ereiferte. Nun lob ich dich, du tatest klug, so mächtige Verwandt uns zu erwerben, und ich Törin riet dir nicht zuerst dies, half dir nicht ein solches Werk vollenden, führte selber nicht die Braut dir zu und freute mich, bemühet sie um dich zu sehen. Fürwahr, wir sind nun einmal, doch ich schweige, wir sind Weiber. Auf, Medea, nicht den Bösen gleich tu förder, noch sei töricht mit den Törichten. Ich gebe nach, ich selber sag es, ungerecht war ich, jedoch das bessere Teil erkor ich nun. O Kinder, Kinder, eilet vom Palast herab, geschwind, umfasst und küsset ihn und freundlich dankt. Die Kinder kommen, dem Vater mit mir, und vergesst die vorige Feindschaft wie eure Mutter. Seht, er ist ja lieb, es ist ja Friede, aller Zorn ist ja gedämpft, ergreift des Vaters Rechte. Wehe mir, warum gedenk ich dessen, was das Schicksal uns verbirgt? Werdet ihr auch Kinder, wann ihr manches Jahr durchlebt, so mir die Hand noch reichen? Ich Unglückliche, wie leicht ich wein, und immer bin ich voller Furcht, spät endlich mit dem Vater wieder ausgesöhnt, netz ich die zarte Wange mit der Tränenstrom, und doch hat itzt der Vater nicht uneingedenk für euch gesorgt, und gnädig sind die Himmlischen. Ihr werdet, hoff ich, einsmals im Korinthervolk die Ersten und mit euren Brüdern glücklich sein. So wachset denn, das Übrige verleihet euch der Vater, und wer günstig von den Göttern ist. O säh ich euch, wann glücklich ihr zu Männern reift, einst meine Widersacher überwältigen. Der Chor. Neu war auch mir die Träne jetzt hervorgeströmt, nicht komme größere Kümmernis auf euch herab. Jason, ich lobe dich, Medea, selbst dein Zürnen war nicht tadelhaft. Natürlich eifert ja das Weib, wenn ihr Gemahl um einer anderen Liebe warb. Jedoch dein Herz erkannte nun, was besser sei. Zwar spät, doch endlich fasstest du heilsameren Entschluss. Fürwahr, so handelt nur ein kluges Weib. Doch warum fließen wiederum die Tränen dir? Du kehrest die erblaßte Wange von mir ab und freust dich meines Lobes nicht. Was ängstet dich, Medea? Nichts, an die Kinder dacht ich nur im Augenblick. Schwach und bereit zu Tränen ist ja stets das Weib. Jason. Sei gutes Muts, sie, auf die Kinder deutend, werden meine Sorge sein. Medea, ich glaub es und misstraue deinen Worten nicht. Jason, was seufzest du so schmerzlich um die Kinder? Medea, ich gebar sie, als ich rühmte, leben würden sie, kam mir die Sorg, ob solches auch geschehen wird. Jedoch, weshalb ich wieder dich zu mir entbot, weißt du zum Teil, jetzt höre noch das Übrige. Weil mich der König fliehen heißt aus seinem Reich und dies mir auch am besten frommt, ich weiß es wohl, damit ich dir nicht lästig und dem Könige hier sei, denn unhold eurem Hause schien ich doch, so werd ich selbst verlassen die Korintherflur. Jedoch die Söhne erziehe deine Vaterhand, drum bitte Kreon, dass er hier sie bleiben lässt. Jason, kaum werd ich ihn bereden, doch versuch ich es. Medea, so kann doch deine Gattin zu dem Vater flehen, dass er den Kindern der Verbannung los erspart. Jason, das kann sie, und ich hoffe, sie gewährt es mir, wenn anders sie gesonnen ist, wie meist die Frauen. Medea, ich werde bei dem Werke dir behülflich sein, denn Gaben will ich senden, schöner, glaub es mir, als deren eine Sterbliche sich rühmen mag. Ein zart Gewand und eine goldne Krone soll der Kinderpaar ihr weihen. Bringe nur geschwind der Dienerinnen eine mir den Schmuck herab. Eine Sklavin geht in den Palast und bringt darauf den Schmuck. Glückselig aber wird die Braut sein, tausendfach glückselig, die der beste Mann, die du erkorst und die den Schmuck erlanget, den einst Helios des Vaters Vater seinen Abkömmlingen gab. So nehmt die Hochzeitgaben, Söhn, in eure Händ und bringet sie der königlichen, glücklichen Verlobten. Nichts Verächtliches wird ihr zuteil. Jason, was aber gibst du, Törin, dies aus deiner Hand? Meinst du, Gewänder mangelten des Königes Kind oder Gold? Behalte, was du schenken willst. Bin ich der Jungfrau etwas wert, so wird sie mir nicht Gold und Schmuck vorziehen, des bin ich gewiss. Medea, was sprichst du? Selbst die Götter, sagt man, freut Geschenk. Gold herrscht vor tausend Reden bei den Sterblichen. Ihr winkt der Dämon, ihre Tag erfreut ein Gott der jungen Fürstin. Meiner Söhne Bann, ich kauft ihn mit dem eignen Leben ab, nicht nur mit Gold. Wohlan, ihr Kinder, gehet ins beglückte Haus des Vaters, Neuvermählte, meine Herren, fleht sie an, erbittet von dem Bann Erlösung euch und gebt den Schmuck ihr. Allermeist bedarf es des, dass sie mit eignen Händen die Geschenke nimmt. Geht unverzüglich und, was eure Mutter hofft, des bringet bald erwünschte Botschaft ihr zurück. Jason geht mit den Kindern. Der Chor, Strophe. Nicht hoff ich, lebend zu schauen, die Söhne, nicht hoff ich's mehr, nun gehn sie entgegen dem Tode. Du empfähst den goldenen Schmuck, o Verlobte, Fluch empfähst du, Unselge, und ins blonde Gelock wirst heften du die Todeszierde, welch ergriff deine Hand. Gegenstrophe. Dich locket die Schön und der himmlische Strahl des Kleides an und der Goldkranz, welcher die Stirn dir umschlinget. Doch bei Hades feierst du, Itzo, das Brautfest, nun in solches Netz du fielest und des Todes Geschick, ach dein Beklagenswerte, dieses Rachgeschick fleuchst du nicht. Zweite Strophe. Du aber, o armer Verlobter, Eidam, du des Herrschers, fluchbeladenes Leben, gabst unwissend den Söhnen du und der jungen Braut unglücklichen Tod, Elender, welch Leiden hart des Sichern. Gegenstrophe. Auch deine Geschicke beseufz ich, Mutter du der Kinder, welche bald ermorden wird, die Söhne am bräutlichen Bett, das verlassen dich der Verräter erkor und fremder Lieb huldigt wieder rechtlich. Der Greis kommt mit den Kindern zurück, Medea, der Chor, der Greis. Gebieterin, die Söhne sind vom Bann befreit und hold empfing die Tochter Kreons das Geschenk, das du gesendet, Fried ist mit den Kindern nun. Medea, ach, der Greis, du stehst verwirrt und seufzest, da du glücklich bist. Medea, weh mir, der Greis, das stimmet nicht zu jenem, was ich kundgetan. Medea, weh mir, o weh mir, der Greis. Kündet ich ein Missgeschick? Ich wähnt, erfreulich würde die Botschaft dir sein. Medea, du kündest, was zu künden war. Ich tadle's nicht, der Greis. Was senkst du aber also deinen Blick und weinst, Medea? Das ist mein Schicksal, Alter. Tränen hat ein Gott und meine Unbesonnenheit auf mich gebracht, der Greis. Getrost, bei deinen Kindern harrt noch Ruhe dein, Medea. Auch anderer harrt Ruhe, ich Unglückliche, der Greis. Bist du die Einzige, welcher man die Söhne entriss? Leicht tragen sein Verhängnis muß der Sterbliche. Medea, jawohl, o Greis, doch gehe nun ins Haus zurück und sorge für die Kinder, wie du täglich tust. Der Greis geht. O Kinder, Kinder, also habt ihr Vaterstadt und Haus, wo ihr, verlassend mich Unglückliche, nun wohnen werdet, eurer Mutter stets beraubt, ich aber muß entweichen in ein fremdes Land, eh ich der Söhne froh ward und euch glücklich sah, eh ich die Hochzeitbetten schmückt und Fackeln trug. O meiner unglückseligen Halsstarrigkeit, vergebens auferzogen, Kinder, hab ich euch vergebens viel erduldet und mich abgemüht einst in den jammervollen Schmerzen der Geburt. Traun, vormals nährt ich arme, schöne Hoffnungen, der Greisin wähnt ich, solltet einst ihr pflegen, ihr die Augen einst zudrücken der Entschlummerten, das schönste Glück der Sterblichen. Nun ist dahin die süße Sorgfalt, eurer fortan beraubt, leb ich ein traurig Leben, mir zur Qual hinfort, und eure Mutter werdet ihr mit Augen nie mehr sehen, in eine andere Laufbahn eilet ihr. Ach, ach, was blickt ihr Kinder mich so freundlich an, was lächelt ihr das letzte Lächeln so mir zu, weh mir, was tu ich, meines Herzens Kraft ist hin, nun ich der Kinder heitres Aug, ihr Weiber sah. Nein, ich vermag's nicht, fahre hin, der vorige Entschluss, ich führ aus diesem Lande sie hinweg, den Vater zu betrüben durch ihr Missgeschick, bereitet ich mir selber zwiefach bittern Schmerz? Nicht also, nein, vergessen sei, was ich beschloss. Jedoch, was will ich? Ein Gespött sein aller Welt, wenn meine Feind ich ungezüchtigt ließ und floh? Es muß gewagt sein, Meine Feigheit ist es nur, die kaltes Überlegen dem Gemüt vergönnt. Geht, Kinder, in den Palast, wem es nicht geziemt, mein Opfer anzuschauen, sorge, dass er mir nicht nahe. Feig hinsinken soll mir nicht die Hand. Weh mir, nein, nicht, o Geist, nicht denke den Gedanken aus, lass sie, verschone deiner Söhn, Unselige, im Elend bei dir lebend, sind sie deine Lust. Nein, bei den unterirdischen Rachgeistern, das soll nie geschehen. Hingeben, meine Kinder, sollt ich selbst den Feinden, dass sie ihrer spotteten? Nein, nein, sie müssen sterben, und ist das ihr Los, will ich sie selbst ermorden, ich, die sie gebar, so will das Schicksal, welchem niemand mag entfliehen. Nun schmachtet schon in meinem Kranze, meinem Kleid, die königliche Braut dahin. Das ist gewiss. Wohlan, so geh auch ich den jammervollsten Gang, und diese send ich jammervoller noch hinab. Ich muß die Söhne anreden. Reicht, o Kinder, reicht der Mutter eure Hand, dass ich sie küsse. O liebe Hand, geliebter Mund, holdselige Gestalt, o edle Angesichter, Kinder, ihr sollt glücklich sein. Dort aber, euer Glück all hier, raubt euch der Vater. Ach, wie hold er mich umfängt, wie zart die Wang ist und wie süß sein Odem weht. Geht, geht, ihr Kinder, ich vermag nicht länger, euch so anzuschauen. Mein Elend überwältigt mich. Graus ist, ich fühl es, was ich nun vollbringen will. Jedoch dem Mitleid obgesieget hat der Zorn, er, der die größten Leiden bringt, den Sterblichen. Sie geht mit den Kindern in den Palast. Der Chor. Durchforschet hat oft das Verborgene schon mein Geist, und ich kämpft um der Wahrheit preis, unerschrockener, als es dem schwachen Geschlecht anstehet der Frauen. Doch der Musen ist ein, auch uns ja verliehn, die uns öfters besucht und Weisheit lehrt. Zwar jegliche nicht, denn du findest im Schwarm wenige nur auf, die dem Wissen mit Lust sich ergeben. Hört denn, was ich denk, ist ein Sterblicher hin durchs Leben Gewalt unkundig und hat nie Kinder gezeugt. Er ist glücklicher weit als von Söhnen umringt. Wer kinderlos lebt, in der Unwissenheit, ob Vater zu sein, Qual oder Gewinn uns Sterblichen bring, einsam bleibet er stets frei von unendlichen Leiden. Doch welchen der holdselige Saat aufsprosset daheim, in Bekümmernis all hinschmachten die Zeit, seh ich sie endlos. Erst sorgend den Sohn zu erziehen, ist drauf, dass er viel ihm vererb, auch der Vater bedacht. Dann dies, ob sie für ein entartetes, ob für ein wackeres Kind sich geängstigt, wissen es Eltern? Eins aber vernehmt es, die qualvolleste Trübsal Sterblicher harrt endlich zuletzt. Reichtumes genug hat der Vater erlangt, und zu Jugend stark aufblühet ihm auch untatlich Geschlecht. Ist die Gottheit nun Abhold, fruchtlos in den Hades rafft ihm die Söhne der Tod. Was frommet es denn, daß zu anderer Qual diese, die schrecklichste aller Bekümmernis um Kinder, gefügt uns Menschen die zürnende Gottheit? Medea, ein Bote, der Chor. Medea, Freundinnen längst des Ausgangs harrend, steh ich hier und blicke zum Palaste, was geschehen wird. Seht, keuchend eilt ein Diener Jasons dort herbei, als woll er neues Unheil uns verkündigen. Der Bote, o du, die grause, frevelhafte Tat getan, Medea, fleuch, fleuch, sorge nicht, den schwimmenden Wagen zu verlassen oder eilendes Gespann. Medea, was ist es, was zu dieser Flucht mich treiben soll? Der Bote, verloren ist des Königs Tochter und zugleich Kreon, der Vater, hingewirkt durch Zauberei. Medea, ein schönes Wort ist dieses. Traun, Wohltätern zähl ich dich und meinen Freunden dich zeitlebens bei. Der Bote, was sagst du? Hat nicht Raserei dich, Weib, betört, die so das königliche Haus mit Schmach bedeckt und nun den Ausgang fröhlich und furchtlos vernimmt? Er will fort. Medea, ich könnte wohl der Rede, welche dir entfiel, antworten, Freund, doch eile nicht so schnell hinweg. Erst sage, wie verdarben sie, denn doppelt wirst du mich erfreuen, wenn sie graus gestorben sind. Der Bote, da jüngst mit deiner Söhne Paar der Vater kam und in die Wohnung seiner Braut einging, da war viel Freude bei uns Sklaven, die dein Missgeschick bekümmert, und es schallte rings von Ohr zu Ohr, du und dein Gatt entsagtet dem vormaligen Zwist, der küsst die Hände, ein anderer das blonde Haupt der Kinder, und ich selber Volk erfreuet ihm und deinen Knaben zu der Frauen Gemächern nach. Die Herren aber, welcher wir nun dienstbar sind, erblickte deiner Söhne Paar noch nicht und ließ voll froher Lieb auf Jason ihre Augen ruhen. Doch drauf verdeckte plötzlich sie das Angesicht und wendete den weißen Nacken, als sie auch die Kinder jetzt hertreten sah. Da sprach zu ihr, bemüht, den Zorn der Jungfrau zu besänftigen, dein Gatte: Nicht mehr zürne denen, die dir hold gesinnet sind, kehr ihnen deine Blicke zu und halte die für Freunde, die dein Gatte liebt. Empfang auch ihre Gaben und zum Vater fleh, ob er vom Bann die Söhne mir befreien will. Da sie den Schmuck anschaute, hielt sie sich nicht mehr, verhieß dem Gatten alles und er war noch nicht weit vom Palast mit deiner Söhne Paar hinweg, da faßte sie das bunte Kleid und legt es an, und in die Locken drückte sie den goldenen Kranz, schaut in den strahlenden Spiegel dann und ordnete des Haars Gelock, anlächelnd ihr lebloses Bild. Nun stand sie von den Thronen auf, durchwandelte die Halle, leicht hinschwingend den schneeweißen Fuß und, überfroh des Schmuckes, heftet itzt und itzt sie ihre Augen auf den schön erhobenen Hals. Ein schrecklich Schauspiel, aber sahen wir bald darauf, das Antlitz bleich, die Glieder bebend, taumelte zurück die Jungfrau und erreichte kaum den Thron, ehe auf den Grund ermattet sie daniedersank. Und eine greise Dienerin, vermeinend Pans, vielleicht auch anderer Götter, Zorn komm über sie, schrie auf verwundert, eh sie den weißen Schaum erblickt um ihre Lippen und der Augen wild verdrehte Stern und totenbleich das Angesicht. Dann folgte dem Erstaunen laut aufstöhnende Wehklag und die lief plötzlich zu des Vaters Haus und zu dem Neuvermählten, eine andere der Brautgeschick zu künden. Auch das ganze Haus ertönte von den Tritten der Enteilenden. Und jetzo wär, entstürzend aus der Schranken Kreis, ein flüchtiger Wettläufer an das Ziel gelangt. Da fuhr, die sprachlos mit geschlossenen Augen lag, mit grässlichem Gestöhne die Unselge auf, von doppeltem Verderben überwältige, denn der um ihre Schläfe lag, der goldne Kranz entströmt, o Wunder, allverzehrenden Feuersstrahl, dein zartes Kleid auch, das die Kinder ihr gebracht, benagte der Unglücklichen das weiße Fleisch, sie fleucht, dem Thron entspringend, da die Flamme sie ergreift und schüttelt hier und dorthin Haupt und Haar, den Kranz hinwegzuschleudern, aber fest umstrickt das Gold ihr seine Banden und die Flamme entsteigt, da sie das Haar so schüttelt, zwiefach strahlender. Sie fällt zur Erd, erliegend ihrem Missgeschick, niemandem mehr erkennbar als dem Vater nur, denn nicht der Augenlage war zu sehen und nicht das edle Antlitz förder. Blut entsprudelte der Scheitel, sich vermischend mit dem Feuer und gleich der Fichtenträn enttropf ihr vom Gebein das Fleisch, ergriffen von des Giftes unerkanntem Zahn. Ein grässlich Schauspiel, fürchtend, rührt auch keiner an den Leichnam. Unser gutes Glück riet Besseres, jedoch der unglückselge Vater, dies Geschick nicht ahnend, eilt und sinket zur Erblassten hin, in laute Klag ausbrechend, schlägt die Händ ihr um, küsst sie und redet also: Unglückselig Kind, wer von den Göttern opfert dich so schmählich hin? Wer hat den lebenssatten Greis so dein beraubt? Weh mir, o meine Tochter, stirb auch ich zugleich. Da jetzt er abgelassen von dem Klaggeschrei und wiederum den greisen Leib erheben will, haftet er wie Efeu an des Lorbeerbaums Gezweig am zart gewebten Kleide. Graus war nun der Kampf, das Knie emporzuheben, mühte sich der Greis. Sie zog zurück ihn, strebt er aber heftiger, dann riss er von den Gliedern sich das Fleisch herab. Zuletzt erlag er und verhauchte seinen Geist, der Arme, den das Elend überwältigte. Nun liegen sie, der graue Vater und sein Kind, zusammen. Wert der Tränen ist ein solch Geschick. Was du zu tun hast, sagen, wär unnützes Werk, denn zu entgehen der Strafe weißt du selber Rat. Doch nicht zuerst, nun deucht mir Menschliches ein Traum, und die sich weise wähnen, unbedenklich sag ich das, und nur Vertrauen auf Schönrednerei, die dünken mich der Sterblichen Unweiseste. Denn wer wohl sah den Menschen, der glückselig war, begünstigt vom Geschicke, wird vor anderen wohl mancher groß, glückselig aber wird er nie. Der Chor. Die Gottheit scheint auf Jason an dem einen Tag viel Ungemach zu häufen, doch er büßt gerecht. Unselge, wie beklagen wir dein Missgeschick, Kind Kreons, die hinunter zu des Hades Tor entwallet, weil sie diesem Mann sich anvermählt. Medea. Freundinnen, dies ist mein Entschluss. Sobald ich nun die Söhne ermordet, aus dem Lande zu entfliehen. Nicht will ich träg hingeben, die ich einst gebar, und eine feindlichere Hand sie morden sehn. Wohlauf, denn Herz, und rüste dich, was zauderst du, die grause, doch notwendge Freveltat zu tun? Auf, meine unglückselge Hand, ergreif das Schwert, ergreif es, an des Lebens jammervolles Ziel eil, und verzag nicht, eingedenk, dass teuer sie dir sind, dass du die Mutter bist. Den kurzen Tag sollst du ja nur vergessen, dass du Kinder hast. Dann wein hinfort, denn ob du auch sie tötest, doch sind sie dir wert. Du aber bist das ärmste Weib. Sie geht in den Palast. Der Chor. Strophe. O du Erd und rings leuchtender Strahl des Aelios, schauet, o schaut es an, dies unglückliche Weib, eh selber sie hebe die blutige Hand zu der Kindermord. Sind sie doch deines goldnen Stamms, Sonnengott, und graus ist es, vergießt der Mensch Götterblut. Auf denn, o göttliches Licht, abwehre selber sie, bezähme, treib vom Palast die Erinnys fort, die Rachgeistern zu dem Morde folgt. Gegenstrophe. Umsonst littest du um die Söhne, umsonst also gebarst du den holden Stamm, du, die der blauen Symplegat heimisches Felsengeklipp, das Unwirtbare einst durchschifft, o Unglückliche, welch feindseliges Rasen entrafe dich wechselnd von Zorn zu Zorn. Schwer drückt sterblicher Seelen dann nieder, Blutschuld, die zur Erde mördern, stimmend zu Götterstraf im Ansturze des Verderbens fällt. Der eine Sohn drinnen: Weh mir, was tu ich, wie entgehen der Mutterhand? Der andere drinnen: Ich weiß nicht, liebster Bruder, ach, wir sind dahin. Der Chor: Vernimmst, ha, vernimmst du der Söhn Angstgeschrei? O weh, Arme, o weh dir, unselges Weib! Ins Haus eilig fort, ich wehr ab den Tod der Unschuldigen. Der Pädagog drinnen: Ach, bei den Göttern, helft uns, wir bedürfen es, des Todes Netz umstrecken uns, das Eisen zückt. Der Chor: O Unholdin, du bist Felsen, dein Herz ist Eisen, da du der Kinder Saat, die du einst gebarst, also hinwürgest mit eigner Hand. Nur ein Weib hat in der Vorwelt, nur eins, wie ich vernahm, an Söhn eigene Hand gelegt, Ino entflammt von Götterwut, da Zeus Gemahl hinweg sie von der Heimat in die Irre trieb. Ins Meer stürzet die Arme, da Frevelmord sie vollbracht ihres Stamms, hinüberstreckend über See gestarrt den Fuß und stirbt und sinkt mit ihrer Söhne Paar hinab. Was mag noch Schreckenvolles geschehen? O Weiberliebe, du Qualvolle, welch Unheil hast du den Menschen von je gebracht? Jason eilt herzu. Jason: Ihr Frauen, ist in dem Hause noch die Frevlerin Medea, oder hat die Flucht sie schon entrückt? Traun, in der Erdabgründe muß sie fliehen, muß den Flügelleib erheben zu des Äthers Höhn, wenn sie dem königlichen Stamm nicht büßen will. Die hingewirkt, die Herrscher des Korintherreichs, hofft ungestraft, selbst diesem Hause zu entfliehen? Doch nicht sie selber, nur die Söhne kümmern mich, die sie gekränkt hat, werden hart sie züchtigen. Nur meine Söhne entreißen will ich der Gefahr, dass nicht der Zorn sie fürstlicher Verwandten trifft, am Kinde rächend, was die Mutter sündigte. Der Chor: Du weißt nicht, Armer, deines Unglücks letztes Ziel. Jason: Was ist es? Sind sie endlich auch auf meinen Mord? Der Chor: Getötet sind die Kinder, dir von Mutterhand. Jason: Weh mir, was sagt ihr, Frauen, ihr vernichtet mich. Der Chor: Du weißt es, Jason, deine Söhne sind nicht mehr. Jason: Wo hat sie sie ermordet, drinnen oder hier? Der Chor: Tu auf das Tor und schaue deiner Kinder Blut. Jason: Löst mir die Riegel, Sklaven, eilt, die Flügel tut mir auf, dass ich mein Doppelleid anschauen mag, die Toten, und bestrafen mag die Mörderin. Medea: Was stürmst du mir mit Hebeln auf des Hauses Tor, Leichname suchend, und auch mich, die Täterin? Erspare dir die Mühe, doch bedarfst du mein, so sprich, was willst du? Deine Hand berühret mich nie, solchen Wagen gibt des Vaters Vater mir, Helios, und führt aus Feindes Händen mich hinweg. Jason: O Abscheu, o ruchloses Weib, den himmlischen verhaßt und mir und aller sterblichen Geschlecht, du, die auf deiner Söhne Brust das Schwert gezückt, die Mutter, die mir Kinderlosigkeit verhängte, und nun du so gefrevelt, Sonn und Erde noch, wagst anzuschauen. O unselge Frevlerin, verdirb! Ich werd itzt weise, vormals raset ich, als ich aus deiner Heimat im Barbarenland gen Hellas dich geführet, meinen ew'gen Fluch des Vaters und des Vaterlands Verräterin, dich einen Rachgeist schleuderten mir Götter zu, dich, die den eignen Bruder wirkt am Vaterherd, und Argo dann die schön geschnäbelte bestieg. Das war dein Anfang, bald darauf mir anvermählt, gebarest du die Kinder, die du jetzt erwürgt um Freuden Aphrodites und das Ehebett. Nein, nie hat ein hellenisch Weib also gerast, und doch vor allen Töchtern der Hellenen warst du mein Gemahl, feindseligste, verderblichste Löwin, nicht Weib, die Skyllas der tyrrhenischen Natur durch ihres Herzens wildre Art besiegt. Doch nicht mit tausendfachem Vorwurf würd ich dich verwunden. Solche Keckheit wohnt in deiner Brust. Stirb, Schändliche, der eignen Kindermörderin. Ich aber muß bejammern jetzt mein Missgeschick, denn nicht die neu vermählte Braut beglücket mich, und die ich zeugt und auferzog, nicht werd ich mehr zu den Lebendigen reden, denn sie sind dahin. Medea, lang dehnt auch ich wohl meine Red aus, dein Geschwätz zu widerlegen, aber Zeug ist Vater Zeus, was du von mir erfahren und wie du getan. Du durftest nicht, entehrend deiner Gattin Bett, ein glücklich Leben führen, du, der mich verlacht, auch nicht die Fürstin oder der die Tochter gab, mußt also mich ins Elend treiben, ungestraft. Drum nenne mich nur Löwin, wenn es dir gefällt, und Skylla, die in tuskischem Gefilde wohnt. Getroffen, wie es ziemte, ward dein falsches Herz. Jason, doch selber trauernd, teilest du mein Missgeschick. Medea, gewiß, doch duld ich alles, lachst du meiner nicht. Jason, o Kinder, welche Mutter gab euch das Geschick? Medea, o Söhne, das des Vaters Schuld euch hingerafft. Jason, doch diese Rechte selber hat sie nicht erwirkt. Medea, dein Übermut doch und der neue Hochzeitbund. Jason, um meine Gattin zücktest du auf sie das Schwert? Medea, so wähnest du, dem Weibe sei das leichte Schmach? Jason, der Weisen leichte, dir ist alles Freveltat. Medea, sie sind nicht mehr, gedenke des und quäle dich. Jason, sie sind noch, rächend schweben sie ob deinem Haupt. Medea, die Götter wissen dieses Unheils Anbeginn. Jason, Sie wissen auch, welch scheußliches Gemüt du trägst. Medea. Verhaßter, deine bittre Red erspare mir. Jason. Und du, die dein, ein leichtes wird uns Trennung sein. Medea. Doch wie? Was soll ich? Trennung ist mein Streben auch. Jason. Begraben lasst die Toten mich und klagen, Weib. Medea. Nicht also, ich begrabe sie mit dieser Hand, zu Heras Hain sie tragend, die die Burg bewohnt, dass nicht ein Widersacher sie beschimpfen mag, das Grab zertrümmernd, Heres Fest und Weihungen, auch werd ich stiften künftig im Land Sisyphos zur Sühne mir für diesen frevelhaften Mord. Jetzt eil ich zu der Erechtiden Königreich und wohne bei Pandions Sohn Aegeus hinfort. Du aber stirbst, Elender, Elend, wie du mußt, dich schärmend, daß so unsere Lieb einst endete. Jason. O Verderbe, der Söhn Eumenide, du sie und das blutige Recht. Medea. Hört dich wohl ein Gott oder ein Dämon, dich, mein Eidiger, der die Fremdlinge täuscht? Jason, weh, Frevlerin dir, Kindererwürgerin! Medea, in den Palast geh und begrab dein Weib. Jason, ich gehe, beraubt beider Erzeugeten. Medea, noch jammerst du nicht, Harre des Alters. Jason, teuerste Kinder. Medea, der Mutter wohl, dir nicht. Jason, doch würgtest du sie. Medea, so straft ich ja dich. Jason, ach, ach, auf den Mund den Geliebten der Söhn, hefte sich nur noch des unseligen Mund. Medea, nun sprichst du sie an, nun grüßest du sie, der sie einst ausstieß. Jason, bei den Göttern, verleiht zu berühren die kindlichen Leiber. Medea, nicht darfst du, umsonst, tönete das Wort. Jason, hörst du, o Zeus, so werd ich verstoßen, solches erduld ich von der Abscheulichen, der Löwin, die wirkt ihre Geborenen. Doch, dies kann ich ja, dies ist ja vergönnt, zu dem Himmel empor schrei ich es gramvoll, ihr Götter bezeugt mir, dass sie, die die Söhne hinmordete, nun zu berühren sie wehrt und zu legen ins Grab, die ich nie schauen mußt, ich, der sie gezeugt, von der eigenen Mutter erschlagen. Der Chor. Traun, vieles verhängt Zeus in dem Olymp, viel gibt unverhofft göttlicher Ratschluss, und das Erwartete bleibt unvollendet, da ein Himmlischer fügt, was unmöglich gedeucht. So endete dieses Beginnen.